Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung gab es am 11. Juli im Hafen Nampo eine Gedenkveranstaltung der Besatzung des Schiffes Sanghong 1 aus Taipei, China. An der Stirnseite des Veranstaltungsplatzes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Die Redner unterstrichen, Kim Il-sung habe sich bis zum Ende seines Lebens für Entwicklung und Gedeihen des Landes, Glück des Volkes und Verwirklichung der Souveränität in der Welt eingesetzt. Er sei der größte Mensch. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an den Genossen Kim Jong-un angenommen.